Kneipe. Hütchen mit den Martin. Hütchen mit den auf und man denkt, man hat die Grippe. Und manchmal wacht man auf am falschen Ort zur falschen Zeit und denkt sich ab durch die Mitte. Das kommt von Hühnchen mit die Martin. Das ist wie Hühnchen mit die Martin. Manchmal verliebt man sich und manchmal verliert man sich in ein paar rote Lippen. Und manchmal wacht man auf am falschen Ort zur falschen Zeit und wundert sich über die komischen Sitten. Das kommt vor. Hühnchen mit die Martin. Hühnchen mit die Martin. Hühnchen mit die Martin.